Nummer 2. Reisebüro Welt. Mein Name ist Monika Hasselbach. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag. Mein Name ist Manfred Jacobs. Kann ich mit Frau Buchmann sprechen? Moment. Sie spricht gerade. Kann sie sie zurückrufen? Ja, bitte. Geben Sie mir bitte Ihre Rufnummer. 3522567. Vielen Dank, Herr Jacobs. Frau Buchmann ruft Sie zurück. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.